Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Das Abendland steht kurz vor dem Untergang. Spätestens jetzt, wo auch eine der wichtigsten deutschen Traditionen, das Spiel des Jahres nämlich, an ein Spiel namens Istanbul ging, bei dem nicht weniger als zwei Moscheen, eine kleine und eine große, entscheidenden Einfluss auf das Spielgeschehen haben, müssen wir uns nun auch mit dem Phänomen Pegida auseinandersetzen. Als anarchistisches Radio Berlin sind wir ja bekanntermaßen ein überaus ernstes und ernstzunehmendes Medium. Na gut, zuweilen sind wir wohl auch satirisch und sarkastisch. Aber das ändert absolut nichts daran, dass wir uns der Sorgen der Politik annehmen. Aktuell ist Pegida so ein Fall. Kaum ein Tag, ja kaum eine Stunde, kaum eine Minute vergeht, wo nicht ein Politiker, eine Politikerin äußert, dass man die Sorgen der Menschen ernst nehmen müsse, dass man Verständnis entwickeln müsse. Der aktuelle bundesdeutsche Innenminister Thomas de Maizière sagt beispielsweise: Diese Sorgen müssen wir ernst nehmen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aufklärung, Gespräche und das Lösen der Probleme könnten dabei helfen. Sachsens Regierungschef Tillich rief gar dazu auf, mit den Protestierenden mehr ins Gespräch zu kommen, um ihnen die Unsicherheit zu nehmen. Das finden wir gut. Wir sind fest entschlossen, dabei mitzumachen. Beginnen wir einfach mit dem Verständnis, das wir für Pegida entwickeln wollen. Was bedeutet Pegida denn nun eigentlich? Und obendrein gibt es ja auch noch Dügida, Legida und so weiter und so fort. Letztens erst lief ich in Berlin an zwei Geschäften vorbei. Das eine hieß Eurogida, das andere Asiagida. Ein schneller Blick ins Wörterbuch brachte gleich Aufklärung. Gida, das ist türkisch und bedeutet was mit Essen. Heißt Pegida also einfach P-Essen? Pasta-Essen vielleicht? Aber wir wollen mal nicht so wortklauberisch sein. Lass uns lieber gleich auf die Ebene der Buchstaben gehen. Was behaupten Sie denn selbst, was Pegida heißt? Patriotischer Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Pegida. Nee, Moment mal. Fehlt da nicht was? P-E-G-D-I-D-A. Huch, die müssten eigentlich Pegida heißen. Oder wenn Sie auf die Artikel komplett verzichten wollen, dann eben Pegia. Aber gut, mit der deutschen Sprache haben Sie es ja nicht so. Was stand noch letztens als Sprüherei am abgebrannten Flüchtlingsheim in Worra? Asylat. Nicht einmal Ihre eigene menschenverachtende Version der deutschen Sprache beherrschen Sie. Aber Leichtkultur vorgeben wollen. Haben wir jetzt ein Verständnis davon, was Pegida ist? Ja, sicher. Haben wir verstanden. Aber was ist mit den Sorgen? Mal schauen. Sicher ließe sich sagen, dass wer den Schaden hat, für den Spott nicht zu sorgen braucht. Aber gut, mal im Ernst. Weil wir wollen die Sorgen ja ernst nehmen. Ja, aber wessen Sorgen denn eigentlich? Die der Menschen. Ach so, die Leute. Nee, also wer jetzt? Das Volk. Wir sind das Volk. Ja, so kommen wir nicht weiter. Was sagt denn de Maizière? Der muss es ja wissen, weil er nimmt die Sorgen ja ernst. Er meint, dass sich ein Teil der Bürger wie Fremde im eigenen Land fühlt. Okay, da kommen wir der Sache doch näher. Aber Moment mal. Sind das nicht dieselben Leute, die in der Woche zuvor auf der Montagsdemo waren und aus der BRD GmbH ausgetreten sind und somit gar nicht mehr Bürger des Landes, also staatenlos oder gar Reichsbürger sind? Die machen es einem ja auch überhaupt nicht einfach, ihre Sorgen ernst zu nehmen, weil es ja gar nicht mehr ihre Sorgen sind. Und was sagen die anderen? Es sind 90%. Sicher? Es sind auf jeden Fall 2/3. Sicher? Also die Mehrheit ist es auf jeden Fall. Sicher? Wir sind wichtig. Mensch, wir nehmen euch doch ernst. Ach ja? Sicher. Warum würden wir uns sonst die Mühe machen, auf die Gegendemo zu gehen?